steht und sich so sehr nach Liebe sehnt. Wie große Liebe soll es sein? Für alle Zeit und süß wie roter Wein. Die große Liebe in dieser Nacht. Liebe, ein großes Wort für eine Nacht.